Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Was passiert eigentlich in unserem Darm so? Da gibt's ja ganze Bücher drüber und auch Comedy-Shows. Pupswitze sind auch bei Kindern ganz oben im Kurs. Von Schwangeren ganz zu schweigen. Jetzt wird's nochmal ein bisschen techie-mäßig beim Thema Flatulenz. Netzreporterin Martina Schulte hat sich eine Pille genauer angeschaut. Die schaut, was im Darm so abgeht, gasmäßig. Was ist denn in dieser Pille drin? Also es ist eine sogenannte smarte Pille, die Forscher der australischen RMIT University entwickelt haben. Und die sieht von außen aus wie eine handelsübliche Vitaminkapsel, also circa 1,5 Zentimeter lang, Durchmesser circa 1 Zentimeter. Und drinnen ist in so einer gasdurchlässigen Membran eine ganze Menge Technologie verbaut. Sensoren, die Gase messen können, Temperatursensoren, ein Microcontroller. Der meiste Platz geht drauf für den Akku und für das System, das diese gesammelten Daten all dieser Sensoren an die Forscher funkt. Und was passiert, wenn ich die Pille schlucke? Nehmen wir mal an, du leidest unter Flatulenz und du schluckst beim Arzt halt eben diese Pille, um rauszukriegen, woran es dann liegt. Ja, dann macht die sich auf den Weg durch deinen Körper, durch den Magen-Darm-Trakt. Das kann übrigens ziemlich lange dauern, bis sie am Ende wieder rauskommt. Und auf diesem Weg hat die Pille dann eine Menge Informationen gesammelt. Bei so einem allerersten Test haben die Forscher die Pille 7 Menschen verabreicht, einfach weil sie mal ausprobieren wollten, ob wir diese seltsame Raumschiffpille, die die da entwickelt haben, ob wir die überhaupt vertragen und was für Daten die halt eben auf ihrer Reise sammelt. Und der Test hat funktioniert offenbar. Ja, also die Forscher haben den Weg der Pille durch den Verdauungstrakt per Ultraschall mitverfolgen können und haben sich dann halt eben auch die Daten angeschaut, die die Pille ihnen zugefunkt hat. Das entsprach auch so ziemlich dem, was man bisher über den Magen-Darm-Trakt weiß. Fun Facts, also die Pille war durchschnittlich 20 Stunden vom Schlucken bis zum Wiederausscheiden unterwegs, 4,5 Stunden im Magen, 2,5 Stunden im Dünndarm und rund 13 Stunden im Dickdarm. Das zeigt also auch, wie wichtig das ist, was im Dickdarm einfach passiert. Das finde ich total spannend, diese Zeitangaben. Ja, und die Forscher haben aber nicht nur die Zeiten gemessen, sondern sie haben eben auch gemessen, wie sich auf dieser Reise der Wasserstoff, der Kohlendioxid und der Sauerstoffgehalt eben verändert im Magen-Darm-Trakt. 7 Testpersonen sind ja erstmal für eine wissenschaftliche Aussage nicht so viel, nee. Aber haben die Entwickler der Pille trotzdem irgendwas Wahnsinniges beobachten können? Ja, ich fand das schon ganz interessant. Also zum Beispiel im Darm, ne? Da war zum Beispiel der Wasserstoff- und Kohlendioxidgehalt und der Sauerstoff, also war der Wasserstoff und der Kohlendioxid, genau, Entschuldigung, ich muss mal von vorne anfangen. Der Wasserstoff- und der Kohlendioxidgehalt war hoch, der Sauerstoffgehalt eher gering, weil dort sind halt viele anaerobe Bakterien unterwegs, die keinen Sauerstoff brauchen. Aber wenn du dir dann den Magen anguckst, da haben die Forscher dann auf einmal gemerkt, da sind anscheinend auch oxidierende, also sauerstoffreiche Chemikalien unterwegs. Und das war bisher unbekannt, vor allen Dingen auch, dass die so lange im Magen drin sind. Und da sagt jetzt eben einer der Forscher, der Kopf dieser smarten Pillenentwickler Kurush Kalantarzadeh vom RMIT. Er sagt, dass sie da möglicherweise so eine Art Schutzmechanismus des Magen-Darm-Trakts beobachtet haben gegen Fremdkörper. Das heißt, das könnte jetzt ein spannender Forschungsansatz sein, den andere Forscher dann vielleicht nochmal genau untersuchen können. Und genau dabei soll diese Pille halt eben auch helfen, denn sie ist im Endeffekt ein Tool, was die Analyse des Verdauungsprozesses irgendwie einfacher macht. Das heißt, wir können beim Arzt vielleicht irgendwann mal dann diese Kapseln schlucken, um festzustellen, ob bestimmte Nahrungsmittel gesundheitliche Probleme bereiten. Genau. Aber nicht nur das, denn die smarte Pille kann all diese Daten natürlich auch an ein Smartphone funken. Und das Techblog CNET schreibt, diese smarte Pille könnte damit die Mutter einer ganz neuen Generation von Apps sein, die dann vielleicht iFart, also ich furze, oder Smart Tut, also schlau Tuten heißen könnten, denn die App verrät einfach, welches Essen wir wie gut vertragen. Okay, wir könnten es auch einfach ausprobieren, aber gut. Manche Leute, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Können Sie mir bitte so einen Roboter zum Schlucken geben? Dankeschön, Netzreporterin Martina Schulte. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?